Wer die 68er-Bewegung nur von ihrem Ende her betrachtet, vergisst allzu leicht, dass an ihrem Anfang auch eine Art Bildungsstreik stand. Institute wurden besetzt, man wollte über Studienfinanzierung reden, über Mitbestimmung, freies Denken, über Hierarchien und den Muff von 1000 Jahren. Und dann sehr bald ging es um sehr viel mehr, um Vietnam, um die Dritte Welt, um die sexuelle Revolution, also eigentlich um alles. Und die Universitätsleitungen mussten zunehmend Verletzungen der Hausordnung feststellen. Nun, wenn jemand sich an der Universität so verhält, dass er etwa sogar der Universität verwiesen werden muss, nun, dann kann er selbstverständlich auch dabei sein Stipendium verlieren. 1976 dann, die Weltrevolution war ausgeblieben, ging es an den Universitäten wieder um die Sache. Einige Bundesländer wollten Studiengebühren einführen. Streiks an allen Unis und ein Rückmeldeboykott ließen den sogenannten Ersatzgeldkampf für die Studierenden ausgehen. Es war leider bis auf Weiteres ihr letzter Sieg. Es gibt nichts zu feiern, weil die Zustände einfach nicht danach sind. Das ist eine katastrophale Unterversorgung in der Lehre. Wir haben eine Überlast von mehr als 100%. 1988, zu gerne hätte die Freie Universität Berlin ungestört von ihren Studenten und Studentinnen den 40. Geburtstag gefeiert. Für die aber war wieder mal das Maß voll. Was uns auch vor allen Dingen hier wütend macht, ist die Art und Weise, wie hier Entscheidungen durchgezogen werden. Es finden hier überhaupt keine demokratischen Auseinandersetzungen mehr statt in der Uni, sondern die konservativen Seilschaften und Klicken, die hier diese Hochschule regieren, ziehen ihre Dinger durch. Der Unimutstreik von 1988 erfasste wenige Tage später die ganze Bundesrepublik. Erst ging es ums Geld, dann um Mitbestimmung, dann um Freiheit, um Gerechtigkeit, also wieder mal um sehr viel mehr. Und trotzdem verlief die Sache bald im Sande. In den 90er Jahren dann wollten die Länder die Unilandschaft reformieren. Die Studierenden stellten sich quer, wenn auch vergeblich. Wer wie das, wer wie was, Uni-Reform macht dumm, da bleiben wir nicht dumm. 1994 galt es, die Einführung von Studiengebühren zu verhindern. Studieren war auch ohne sie teuer genug. Wenn das also weiterhin so ist, dass das BAföG nicht an die Lebensbedingungen angepasst wird, können diese Studierenden ihr Studium nicht weiter fortsetzen. 1997 das gleiche Bild. Es spitzt sich halt alles auf diese Frage zu Studien- bzw. Hochschulfinanzierung. In den Nullerjahren übrigens sind fast jedes Jahr Proteste an den Unis zu vermelden. 2003, 2005, 2006 und so weiter bis zum Bildungsstreik vom Juni dieses Jahres. Der größte übrigens seit den 90ern. Wir wollen, dass Bachelor und Master in ihrer jetzigen Form abgeschafft werden. Bulimiestudium habe ich neulich gehört, das bedeutet Wissen schnell in sich reinfressen, um es danach wieder auszukotzen und für die nächste Einheit bereit zu sein.